Erster Paulus und seine Freunde gehen nach Thessalonich. Dort gibt es eine Synagoge für Juden. Zweiter Paulus geht wie immer in die Synagoge. Er redet dort an drei Samstagen. Er erklärt die Heiligen Schriften. Dritter Paulus erklärt, dass Jesus leiden muss. Er sagt, Jesus muss von den Toten aufstehen. Er sagt, Jesus ist der Christus. Ich erzähle euch von ihm. Vierter, einige Leute glauben Paulus. Sie folgen Paulus und Silas. Viele Griechen glauben auch. Auch einige wichtige Frauen glauben. Fünfter, aber einige Juden sind neidisch. Sie suchen böse Männer. Sie machen Lärm in der Stadt. Sie gehen zu Jasons Haus. Sie wollen Paulus und Silas finden. Sechster, sie finden Paulus und Silas nicht. Darum bringen sie Jason und andere Freunde zu den Stadtleuten. Sie schreien, diese Leute machen Probleme in der ganzen Welt. Jetzt sind sie auch hier. Siebter, sie sagen, Jason hilft ihnen. Sie hören nicht auf den Kaiser. Sie sagen, ein anderer Mann ist König. Dieser Mann heißt Jesus. Achter, die Leute hören das und werden unruhig. Auch die Stadtleute sind unruhig. Neunter, die Stadtleute lassen Jason und die anderen eine Sicherheit bezahlen. Dann lassen sie sie frei. Zehnter, die Freunde von Paulus und Silas schicken sie schnell nach Beröa. Dort gehen sie in die Synagoge. Elfter, die Leute in Beröa sind besser als die in Thessalonich. Sie hören gerne die Botschaft. Sie lesen jeden Tag in den Heiligen Schriften. Sie wollen wissen, ob das stimmt. Zwölfter, viele Leute in Beröa glauben. Auch viele wichtige griechische Frauen und Männer glauben. Dreizehnter, die Juden in Thessalonich hören, dass Paulus auch in Beröa predigt. Darum kommen sie auch dorthin. Sie machen die Leute unruhig. Vierzehnter, die Freunde schicken Paulus schnell weg. Er geht bis zum Meer. Silas und Timotheus bleiben in Beröa. Fünfzehnter, die Männer, die Paulus begleiten, bringen ihn nach Athen. Dann gehen sie zurück. Paulus sagt ihnen, sie sollen Silas und Timotheus sagen, dass sie schnell kommen sollen. 16. Paulus wartet in Athen. Er sieht viele Bilder von Göttern. Das macht ihn traurig. 17. Darum redet er in der Synagoge mit den Juden. Er redet auch mit anderen Leuten, die an Gott glauben. Er redet jeden Tag auf dem Markt mit den Leuten. 18. Einige Philosophen reden mit Paulus. Einige sagen, was will dieser Mann sagen? Andere sagen, er redet von fremden Göttern. Denn Paulus redet von Jesus und davon, dass die Toten auferstehen. 19. Sie nehmen Paulus und bringen ihn zum Areopag. Sie fragen, was ist das für eine neue Lehre, von der du redest? 20. Sie sagen, du erzählst uns komische Dinge. Wir wollen wissen, was das bedeutet. 21. Die Leute in Athen und die Fremden wollen immer etwas Neues hören oder erzählen. 22. Paulus steht mitten auf dem Areopag und sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr sehr religiös seid. 23. Er sagt, ich bin herumgegangen und habe eure heiligen Orte gesehen. Ich habe einen Altar gesehen. Dort steht, für einen unbekannten Gott. Ich erzähle euch von diesem Gott, den ihr nicht kennt. 24. Paulus sagt, Gott hat die Welt gemacht. Er hat alles gemacht, was darin ist. Er ist der Herr von Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gemacht sind. 25. Er sagt, Gott braucht keine Hilfe von Menschen. Er gibt allen Menschen Leben, Atem und alles. 26. Er sagt, Gott hat alle Menschen von einem Mann gemacht. Er hat bestimmt, wann und wo sie wohnen sollen. 27. Er sagt, die Menschen sollen Gott suchen. Sie sollen ihn finden. Gott ist nicht weit weg von uns. 28. Er sagt, wir leben, bewegen uns und sind in Gott. Einige eurer Dichter haben das auch gesagt, wir sind Gottes Kinder. 29. Er sagt, wir sind Gottes Kinder. Darum dürfen wir nicht denken, dass Gott wie Gold, Silber oder Stein ist. Gott ist nicht wie ein Bild, das Menschen machen. 30. Er sagt, früher hat Gott die Unwissenheit der Menschen nicht beachtet. Aber jetzt sagt er allen Menschen, dass sie ihre Sünden bereuen sollen. 31. Er sagt, Gott hat einen Tag bestimmt. An diesem Tag wird er die Welt richten. Er wird das gerecht tun. Er hat einen Mann dafür bestimmt. Er hat diesen Mann von den Toten auferweckt. So hat er allen Menschen gezeigt, dass sie ihm glauben können. 32. Einige Leute lachen, als sie von der Auferstehung der Toten hören. Andere sagen, wir wollen dich später noch einmal darüber hören. 33. Dann geht Paulus weg von ihnen. 34. Aber einige Männer glauben Paulus und folgen ihm. Auch Dionysius, ein Mann vom Areopag, glaubt. Auch eine Frau namens Damaris und andere Leute glauben.